Erster Paulus ist ein Gefangener für Jesus. Timotheus ist auch da. Wir schreiben an Philemon, unseren Freund und Helfer. Zweiter auch an Appia, unsere Schwester, und Archippus, unseren Freund. Und an alle Christen in deinem Haus. Dritter Gott, unser Vater, und Jesus Christus sollen euch gut sein und euch Frieden geben. Vierter, ich danke Gott immer, wenn ich an dich denke und für dich bete. Fünfter, ich höre, dass du Jesus liebst und an ihn glaubst. Und dass du alle Christen lieb hast. Sechster, ich bete, dass dein Glaube stark ist. Und dass du erkennst, was gut ist für Jesus. Siebter, ich bin sehr froh über deine Liebe. Du hast den Christen geholfen und sie glücklich gemacht, mein Freund. Achter, ich könnte dir sagen, was du tun sollst, weil ich zu Jesus gehöre. Neunter, aber ich bitte dich lieber, weil ich dich lieb habe. Ich, Paulus, bin alt und jetzt auch ein Gefangener für Jesus. Zehnter, ich bitte dich für Onesimus. Er ist wie mein Sohn geworden, als ich im Gefängnis war. Elfter, früher war er nicht gut für dich. Aber jetzt ist er gut für dich und für mich. Zwölfter, ich schicke ihn zurück zu dir. Er ist mir sehr wichtig. Dreizehnter, ich wollte ihn gern bei mir behalten. Er sollte mir helfen, weil ich im Gefängnis bin und für Jesus arbeite. Vierzehnter, aber ich wollte dich fragen. Ich will nicht, dass du etwas tun musst. Du sollst es freiwillig tun. Fünfzehnter, vielleicht ist er nur kurz weggegangen. Damit du ihn für immer hast. Sechzehnter, er ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave. Er ist jetzt ein lieber Bruder. Er ist wichtig für mich. Er soll auch für dich wichtig sein, als Mensch und als Christ. Siebzehnter, wenn du mich als Freund siehst, dann nimm ihn an, wie du mich annehmen würdest. Achtzehnter, wenn er dir etwas Böses getan hat oder dir etwas schuldet, dann schreibe es auf meine Rechnung. Neunzehnter, ich, Paulus, schreibe das mit meiner eigenen Hand, ich werde es bezahlen. Du schuldest mir ja auch dein Leben. Zwanzigster, ja, mein Freund, hilf mir bitte als Christ. Mach mein Herz froh in Jesus. 21. Ich schreibe dir, weil ich weiß, dass du hilfsbereit bist. Ich weiß, dass du mehr tun wirst, als ich sage. 22. Mach auch ein Zimmer für mich bereit. Ich hoffe, ich kann euch bald besuchen. Eure Gebete können mir helfen. 23. Epaphras, der mit mir im Gefängnis ist, grüßt dich. Er ist auch für Jesus im Gefängnis. 24. Markus, Aristarchus, Demas und Lukas, meine Helfer, grüßen dich auch. 25. Jesus Christus soll euch gut sein.